auf dem Portal der Deutschen Kreditbank und bei YouTube fielen kurz nach Beginn des Spiels für mehr als 15 Minuten aus. Ein DKB-Sprecher sagte, Grund sei offenbar eine Unterbrechung durch den Rechtevergeber gewesen. Im Free-TV wird die Handball-WM nicht übertragen. Das Wetter. In der Nacht länger anhaltende Niederschläge mit Verwehungen. Im Bergland sind 20 cm Neuschnee möglich. Tiefstwerte plus 2 bis minus 9 Grad. Am Tag im Norden zeitweise sonnig, sonst dichte Bewölkung und Schneefall. Minus 4 bis plus 4 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 1 Uhr. Deutschlandfunk, 0.05 Uhr die Verkehrslage. A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Kreuzborn-Siegburg und Siebengebirge Königswinter, 4 Kilometer Stau. Und die A3 Frankfurt Richtung Köln ist zwischen Bad Honnef-Linz und Kreuzborn-Siegburg nach einem LKW-Unfall gesperrt. Zurzeit 5 Kilometer Stau. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute Science Fiction. Die schwarze Wolke von Fred Hoyle. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Ein dunkler Körper aus dem Weltraum treibt auf unser Sonnensystem zu. Am 7. und 13. Januar 1967 werden amerikanische und britische Astronomen zum ersten Mal auf seine Existenz aufmerksam und stellen erste Untersuchungen an. Auf einem gemeinsamen Treffen in Pasadena, USA, gelingt es durch Kombination der Beobachtungen und Berechnungen, Größe, Position, Bewegung und Dichte der schwarzen Wolke, wie der fremde Körper von nun an genannt wird, eindeutiger zu bestimmen. Die gasförmige Wolke nähert sich mit einem Sekundenmittel von 70 Kilometern der Sonne, wird in ungefähr 16 Monaten, das ist im Juni 1968, in Erdnähe sein und eine Sonnenfinsternis verursachen. Während die amerikanische Regierung das Forschungsteam von Pasadena durch Überorganisation aktionsunfähig macht, verfolgt die britische Regierung den Plan, ein autarkes internationales Forschungszentrum zu gründen. Direktor ihres in kürzester Zeit verwirklichten Projekts bei Norton Stowe ist Professor Kingsley von der Universität Cambridge. Seine Forderung, nur frei, das heißt von Funktionären und Militärs unbehelligt Forschung zu treiben, wird respektiert. Algier, den 14. April 1968. Seltsame Himmelserscheinungen. Schwarzer Fleck am Himmel über der Sahara entdeckt. Techniker einer internationalen Ölgesellschaft wurden bei Bohrversuchen in der östlichen Sahara auf einem schwarzen Fleck am Himmel aufmerksam, der wie ein rundes, klaffendes Loch aussah. Astronomen meinen, zu Weihnachten Himmel ohne Sterne. Eigenbericht Liverpool, den 17. April. George Green, Mitglied der Royal Astronomical Society, wird sich in der heute beginnenden Serie dem sogenannten interstellaren Gasteppich beschäftigen, der große Teile des Weltraums auszufüllen scheint und unseren winterlichen Nachthimmel verdecken kann. Stellungnahme gefordert. London, den 18. April. Oppositionsführer Robert Kami fordert von der Regierung eine Stellungnahme zu den jüngsten Beobachtungen in der Sahara. Die Gründung eines Sonderkomitees, dem der Prinzgemahl und führende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens angehören sollen, wurde von einem Regierungssprecher dementiert. Zu einem Zeitpunkt, da die schwarze Wolke in Nordafrika, Japan und Mexiko schon mit bloßem Auge zu sehen ist, Regierungen es vorziehen, sich in Schweigen zu hüllen und Journalisten ihr Publikum mit abstrusen Mutmaßungen in Atem halten, wird im Forschungszentrum von Norton Stowe jede Bewegungsphase der Wolke in Richtung auf die Sonne festgehalten und analysiert. Zu Beginn des Frühjahrs hat sich die Wolke vom Nachthimmel auf den Taghimmel verschoben. Marlows Voraussage, dass bei dem durch Strahlung bewirkten Temperaturanstieg die Helligkeit nur ein wenig oder gar nicht zunehmen wird, erweist sich als richtig. So gibt es Ende April verhältnismäßig wenig Briten, die sich über den so früh einsetzenden Sommer Kopfzerbrechen machen. Der Mann auf der Straße sieht zunächst einmal das reiche Obst- und Gemüseangebot und durchdenkt die Vorteile eines Maiurlaubs in der näheren Umgebung. Während ihres gemeinsamen Morgenspaziergangs im Park

Kingsley war übrigens der gleichen Meinung. In einem seiner letzten klaren Augenblicke sagte er, der Gipfel der Ironie ist, sagte er, dass ich dieser Lektion nicht gewachsen bin. Während einem Burschen wie Joe Stoddart überhaupt nichts passiert wäre. Die schwarze Wolke von Fred Hoyle, aus dem Englischen übersetzt von Helmut Degner. Hörspielbearbeitung Hein Brühl. Zweiter Teil. Als Chronisten hörten sie Horst Frank, als Professor Kingsley Hermann Lentschau, sowie Hans-Jörg Felmy, Ursula Langrock, Michael Degen, Franz Josef Steffens, Erwin Linder, Hans Quest, Kurt Lieg, Angela Schmidt, Wilhelm Pilgram und andere. Regie Otto Düben. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1966. Nächste Woche nehmen wir einen Erdenflecken ins Visier, der vom All aus bestimmt nicht zu sehen ist. Das Dörfchen Gautsch. Dort steht wieder einmal das alljährliche Kuhrennen bevor, das seit dem Siebenjährigen Krieg veranstaltet wird. Dank YouTube ist nun die weite Welt auf das Lokalereignis aufmerksam geworden, sodass sogar in Singapur darauf gewettet wird, ob Erna und Tante Helga mit oder ohne ihre Jockeys ins Ziel kommen. Was ist bloß passiert, dass die einst harmlose Dorfgaudi zu einem multinationalen Gemetzel auf den umliegenden Anhöhen führen konnte? Das Kuhrennen von Christian Hussel am 21. Januar um 0.05 Uhr. Als musikalischen Vorgeschmack hören Sie den Song, den Hans Well und die Wellbappen eigens für diese Gaunerkomödie eingespielt haben. Bitte lassen Sie sich dabei nicht von der bayerischen Klangfärbung einschüchtern. Die Bewohner von Gautsch sprechen dann schon lupenreines Hochdeutsch. Seit 1762 gilt's nach gutem Brauch und alter Sitt das beliebte Gautscher-Kuhrennen, die schnellsten Kirre laffen mit. Nofretite Rosalie, der in der ersten Reihe, die größten Rindviecher sind am Start, Bürgermeisterin ist auch dabei. Nach dem 298. Rennen, ja, wer hätte das gedacht, sind Chinesen interessiert. Das World Wide Web hat's möglich gemacht. Aus Singapur der Mr. Lee will mit uns ins Geschäft kommen. Gegen solche Ausländer haben wir nix. Investoren der Manila. Heides zünftig, heides Grillwegs, ganze Dorf, das ist ein Dorf. Würstel gibt's und Wein und Bier. Holla, Röde, Rettel, ja, die Feier, die Kapelle spielt. Alles gibt in Landhausnacht. A Gaudi muss halt sein bei uns, feiert wird's die ganze Nacht. Juhu! World famous cow racing in Gautsch is sensation big tum tum from everywhere around the world. Are our guests very welcome in Singapur and Ukraine? Is Cow Rally a event sensation? Miss Gabi Fuchs, our Bürgermeister, is leading Gautsch to globalization. Beim Wettkampf von die Hauptbieter ist Gautscherinnen hochbegehrt. Es geht um die Wurst, wer überlebt, der hat sein Gewinn vermehrt. Die Teilnehmer am Wettbewerb duellieren sich im Gautscher Valley. der freie Markt entscheidet das Spiel bei dieser Investmentbörsen-Rallye.